Eine erweiterte Sitzung der zweiten Plenartagung des Zentralvorstandes des Sozialistischen Frauenbundes Koreas in seiner sechsten Wahlperiode fand am 13. Dezember in Pjöngjang statt. Daran nahmen Teil die Mitglieder und Kandidatinnen des Zentralvorstandes und die Funktionärinnen des Frauenbundes. Besprochen wurden die Aufgaben der Organisationen des Frauenbundes für die konsequente Durchsetzung der programmatischen Aufgaben im historischen Schreiben von Genossin Kim Jong-un an die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus, die Arbeit des Frauenbundes weiter intensivieren.